Königliche Hoheit war kein Epos. Es war ein Roman, ostentativ hergebrachter Art. Und mit bewusster, ja parodistischer Banalität schien es nichts zu erzählen als die Geschichte, wie Hans seine Grete oder besser, wie der Prinz seine Prinzessin bekommt. Damit aber die Geschichte nur dergleichen sei und sonst nichts, müsste der Titel sich als Titulatur geben und seine königliche Hoheit lauten. Er lautet aber, unpersönlich, Königliche Hoheit. Und das ist etwas anderes. Sein Sinn erfährt durch diese Verkürzung eine eigentümlich symbolische Ausweitung. Er wird dadurch zur Formel für jede Außerordentlichkeit, jede Art melancholischen Sonderfalls, jeder Distanziertheit von Leben und Wirklichkeit durch Form, Schein, Repräsentation, zeremoniell, mit einem Wort zur Formel der Einsamkeit, die denn also in dem Roman ihrer Erlösung, ihren Weg zum Leben und zur Menschlichkeit findet durch die Liebe.